Der Zentralvorstand des Kim Il-sungs, des Kim Jong-listischen Jugendverbandes, veröffentlichte am 7. September einen Appell an die ganze koreanische Jugend im In- und Ausland. Darin hieß es: Marschall Kim Jong-un, den die ganze Welt hochachtet, hat auf der Tribüne des 9. Kongresses des Sozialistischen Jugendverbandes Kim Il-sung den Weg der koreanischen Jugendbewegung Licht erhellt und dabei die Kampfaufgaben für die Wiedervereinigung des Vaterlandes dargelegt. Diese gelten als eine programmatische Richtschnur, die die koreanischen Jugendlichen dazu veranlasst, an der Spitze des patriotischen und heiligen Kampfes für die Beendigung der leidvollen, langwierigen Spaltung und für den Aufbau eines würdevoll angesehenen, gedeihenden, starken Einheitsstaates in Korea ihre Pflicht für Epoche und Geschichte vollauf zu erfüllen. Die koreanischen Jugendlichen vorwärts der lichten Zukunft des einheitlichen jugendstarken Landes entgegen. Unter dieser Kampflosung sollen die Jugendlichen ihre Aufgabe für Heimat und Nation erfüllen. Die Jugendlichen sollen den Genossen Kim Jong-un, den herausragenden Heerführer von Daegu und den unvergleichlichen Patrioten als Leitstern für die Wiedervereinigung des Vaterlandes und als den großen Leiter der koreanischen Jugendbewegung hoch verehren und unter dem Banner der nationalen Souveränität und des großen Zusammenschlusses der Nation auf dem Weg zu Einheit und Patriotismus mit einer Seele und einem Herzen der Jugend den breiten Weg zur Wiedervereinigung des Vaterlandes eröffnen. Die koreanischen Jugendlichen sollen an den drei Chartas für die Vereinigung des Vaterlandes und den historischen gemeinsamen Nord-Süd-Erklärungen als unvergänglichen großen Programmen für Wiedervereinigung des Vaterlandes unverändert festhalten und an der Spitze eine neue Wende bei der Verbesserung der Nord-Süd-Beziehungen und der Einheit des Vaterlandes herbeiführen. Alle Jugendlichen sollen die aggressiven Atomkriegsmachenschaften der USA und ihrer Handlanger gegen die koreanische Nation verhindern und in Südkorea die Bewegungen für Souveränität und Demokratisierung und gegen die USA und Faschismus noch heftiger entfalten. Mit dem Stolz und Selbstgefühl, Mitglieder der würdevoll angesehenen koreanischen Nation zu sein, sollen die koreanischen Jugendlichen im Ausland zur Erfüllung der heiligen Sache für die selbstständige Wiedervereinigung des Vaterlandes und für das Gedeihen der Nation aktiv beitragen. Um die Bewegung für die Wiedervereinigung des Vaterlandes entsprechend dem einmütigen Wunsch der ganzen Nation nach der Landeseinheit noch lebhafter und vitaler zu fördern, schlug der Zentralvorstand des Jugendverbandes im Appell ehrerbietig den Jugendorganisationen und Jugendlichen aller Kreise und Schichten im Norden, Süden und Ausland vor, ein großes Vereinigungstreffen der koreanischen Jugend zu veranstalten. Wenn sich alle koreanischen Jugendlichen, die äußerst vitale Truppe der Nation erheben, gäbe es auf der Welt für sie kein Unmögliches und sei auch der endgültige Sieg bei der Wiedervereinigung des Vaterlandes sicher, so wurde im Aufruf hervorgehoben.